Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 999, an Schiller. Beiliegende kleine Note, haben Sie ja wohl die Gefälligkeit, nach Leipzig zu befördern und gelegentlich den beiliegenden Versuch, die Farbengeschichte zu behandeln, durchzulesen. Lassen Sie das Manuskript bei sich liegen, bis ich den Schluss dieses Kapitels zuschicke. Voran liegt ein kurzes Schema zur Übersicht des Ganzen. G.